geweint. Ich werd bestimmt sehr einsam sein, doch ich glaube an uns zwei. Die Zeit des Abschieds, die ist irgendwann für uns vorbei. Ich liebe dich in Ewigkeit. Ich glaub, die Wunden uns wir trennen, heilt bestimmt die Zeit. Bei mir, denn deine Liebe.